Ich trenn dich an die Saale, du verspürst Sturm und Dran. Weiß weder ein noch aus, du seh ich den Ausgang. Doch lass die vor mir sein, den gibt's nie und nimmer. Gerade dachtest du, es wird besser, schon wird's viel schlimmer. Denn ich schnapp mir Stift und Papier, das ist wirklich wahr. Deshalb weißt du, was die blüht, klar hat 18 Bar. Es gibt auch keinen Entkommen, kaum ist schon bis am Tropf. Findest dich in der Notaufnahme wieder, pack dich am Schopf. Aber deine Zeit ist abgelaufen, aktiv ein und aus. Akzeptierst, wie es ist, bist kaputt wie Amy Winehouse. Vielleicht gewinnst du mal eine Schlacht, aber der Sieg ist mein. Das ist so klar wie Wasser, denn ich komm mit dem Monster rein. Dafür schlägt sich sogar die Sprache, also drück jetzt zurück. Weil du brauchst nicht mehr lernen, bist du jetzt verrückt. Du willst weitermachen, als wenn ich's gewesen, die falsche Wahl. Denn meine Likes sind wie noch mit, womit ich auch prahl. Wieso denn auch nicht, denn meine Likes sind wie ein Beil. Zeig nicht ganz und da bild dir darüber ein Urteil. Das ist Full Metal Jacket Rap, wird bis auf den Letzten. Also hört mir gut zu, denn ich bin am Texten. Kommt einen Schritt näher, überzeugt euch selbst davon. Und euch wird schnell klar, Money Ice ist der neue Don. Die ist jetzt klar, ich schieß nicht Kugeln, sondern nur Wörter. Wieso ich das tue, weil ich mich so denn erörter. Du willst es mit leicht tun, bleibst dabei auf der Strecke. Denn meine Lines sind wie heißes Brei, bring dich um die Ecke. Du suchst Deckung, doch das hat keinen Zweck. Weil du nun mal wie bist, deine Lines sind nur Dreck. Das wird sich nicht ändern, zu leid ist mir jetzt tut. Es wird höchstens schlimmer, nach der Ebbe kommt die Flut. Also jetzt lauf, sonst kommt heute dein Untergang. Es ist nun mal so, ich bin General, du von niedrigen Rang. Also tu, was ich dir sage, sonst gibt's 10 Jahre Einzelhaft. Du weißt nicht, von was ich rede, hast es nicht gerafft. Dann halt auf die Harte, du bist jetzt am Boden. Bis zum Mainstream ging's nur nach den neuen Moden. Das war dein Fehler, wolltest hoch hinaus das große Geld. Doch jetzt stürzt in sich ein, deine Märchenwelt. Das ist Full Metal Jacket Rap, wird mit auf den Letzten. Also hört mir gut zu, denn ich bin am Texten. Kommt einen Schritt näher, überzeugt euch selbst davon. Und euch wird schnell klar, Money Ice ist der neue Don.